Das Netz. Versuche es zu halten, zu greifen. Spüre es verrinnen, durch meine Hände sickernd. Wie ein Sieb, versuchend Wasser zu fangen, stehe ich hier. Wie Zeit vorbeigleitend, unwiederbringlich, es verschwindet. Welches Gefühl? Keiner weiß. Wir alle haben Lücken. Sie hindern uns, alles zu halten, zu verschließen. Sie helfen uns, Neues wahrzunehmen, Altes zu verwerfen. Neue Zeiten kommen, ewig. Sie nahen. Warum das? Niemand ahnt. Unser Leben ist ein Netz, filigran und doch stabil. Unzählbare Dinge geschehen. Wir erinnern uns, wir vergessen. Erinnerung ist jenes, was bleibt. Auf den Streben unseres Geistes hängen bleibend Bruchteile. Oder Großes, Bedeutendes, Grausames, wir alle erkennen. Unser Leben ist ein Netz. Unsere Taten werden die Maschen.